Was heißt Zustimmung? Bald nach Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949 nahm auch der Bundesrat seine Arbeit auf. Ihm wurden die ersten Bundesgesetze vorgelegt, denen er zustimmte oder auch nicht. Doch diese Zustimmung bezog sich damals auf etwas anderes als heute. Heute heißt Zustimmung im Bundesrat bei den sogenannten Zustimmungsgesetzen, dass die Mehrheit der Stimmen im Bundesrat zu einem vom Bundestag beschlossenen Bundesgesetz Ja sagt. Kommt diese Mehrheit nicht zustande, bedeutet das Gesetz ist insgesamt gescheitert. Doch genau so war es ursprünglich nicht gemeint. Gegenstand der Zustimmung war in den ersten Jahren der Bundesrepublik nicht der vollständige Inhalt der Gesetze, sondern lediglich die Art, wie Bundesgesetze von den Ländern verwaltungstechnisch umgesetzt werden sollten. So steht es auch im Grundgesetz. Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes bestimmen. Die ursprüngliche Idee war also, dass die Länder lediglich mit Vorschriften über Behördenorganisation und Verwaltungsverfahren einverstanden sein müssen, das einem Gesetz vom Bund vorgegeben wird. Den Rest des Gesetzes konnte der Bundestag allein entscheiden. Die Mitwirkungsrechte des Bundesrates in der Gesetzgebung sind Ausdruck seiner von der Verfassung gewollten Korrektivfunktion, schreibt der Politologe Roland Jone. Weil die Ministerien der Länder im Gegensatz zum Bund ziemlich viel praktische Erfahrung mit dem Vollzug von Gesetzen hätten, könnten sie Sachverstand und Erfahrungswerte in die Gesetzgebung des Bundes einbringen, soweit es eben um die Organisation von Behörden und das Verwaltungsverfahren ging. Der Sündenfall des Bundesverfassungsgerichtes und seine Spätfolgen. Diese beschränkte Mitwirkung der Bundesländer sollte sich allerdings bald ändern, nämlich schon 1958. Da traf das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung, die eine wesentliche verfassungsrechtliche Grundlage für den heutigen Reformstau in Deutschland legte. Bei all seinen zahlreichen Verdiensten an anderer Stelle griff es 1958 komplett daneben. Damals legte das oberste Gericht der Bundesrepublik nämlich seiner Entscheidung, zur Überraschung vieler, die sogenannte Einheitstheorie zugrunde. Wenn ein Gesetz auch nur einen Satz enthält, der der Zustimmung des Bundesrats bedarf, beispielsweise weil er die Verwaltung der Länder betrifft, dann macht dieser eine Satz das ganze Gesetz, also womöglich hunderte von Paragraphen, im Bundesrat zustimmungspflichtig. Durch diese Entscheidung bezog sich das Vetorecht des Bundesrates mit einem Schlag nicht mehr nur auf Fragen der Behörden oder des Verwaltungsverfahrens, sondern auf das Gesetz als Ganzes. Es liegt auf der Hand, dass diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes die Vetomacht des Bundesrats vervielfachte. Bis sich die Entscheidung von 1958 wirklich fatal auswirkte, sollte es jedoch noch ein wenig dauern, nämlich bis in die 1970er Jahre. In der ersten Amtszeit von Bundeskanzler Helmut Schmidt stand erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Regierungskoalition im Bund, damals gebildet von SPD und FDP, einer oppositionellen Mehrheit von CDU und CSU im Bundesrat gegenüber. Dadurch bekam die Opposition im Bund zum ersten Mal die Macht, über den Bundesrat die Regierungspolitik zu sabotieren. Jedenfalls soweit es um zustimmungspflichtige Gesetze ging. Nun konnte das zum Schutz der Verwaltungshoheit nötige Zustimmungsrecht als parteipolitisch motiviertes Veto gegen ungeliebte Gesetzesinhalte genutzt werden. Die Blockaden, die wir heute beklagen, sind im föderalistischen System der Bundesrepublik also von Anfang an angelegt. Doch als 1948-49 das Grundgesetz formuliert wurde, konnte niemand vorhersehen, welches Ausmaß parteipolitisch begründete Blockaden in der Praxis haben würden. Denn wesentliche Faktoren, die heute Probleme machen, waren damals nicht abzusehen. So war bei der Formulierung des Grundgesetzes 1948-49 noch unklar, in welche Richtung sich die politische Landschaft entwickeln würde. Beispielsweise sah niemand voraus, dass Koalitionen auf Landesebene nach der Jahrtausendwende immer öfter aus drei Parteien bestehen würden, was die Blockademacht kleiner Oppositionsparteien erheblich vergrößerte.